Hallo und herzlich willkommen zu einer von Plätschergeräuschen begleiteten Einleitung zur Folge 74. Das ist korrekt. 73, 74? 74. 74, war schon richtig. Nummer 3 unserer Blended Whisky Reihe. Wir sagen zwar immer Monat, aber es sind ja 5. 5, aber wir haben ja letzte Woche... Ist halt Februar. Ja. diesmal... Auch wieder eine Spende vom Marc, vom Whisky-Stammtisch. Und zwar was Irisches. Okay. Ja. Gehen quasi auf die Insel mit den grünen Wiesen. Und der Butter. Der Butter, den Schafen. Ja. Und zwar gibt es einen Kilbeggan, 21 Jahre alt. Okay. Der irgendwie... keine Ahnung, in allem gelegen hat, was irgendwie whiskymäßig so geht. Ex-Bourbon, Port, okay. Madeira, Sherry. Ja, und 21 Jahre alt ist er auch noch. Okay. Ja, ich überlege gerade, ob ich schon mal einen Whisky getrunken habe, der in so vielen Fässern gelegen hat. Und ich glaube, nein. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Du bist skeptisch? Ja. Skeptical Viele Max. Fässer verderben den Scotch. Nee, ist ja kein Scotch, aber den Whisky. Weil ja. Nee, weiß ich nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass zu viel ist vielleicht. Ja, könnte sein. Das ist halt sehr komplex. Ist ja auch sehr alt schon, so ja. 21 Jahre. Aber mir, ich glaube, ich fand ihn sehr gut okay. auf dem Stammtisch. Wollen wir mal reinriechen? Ja, wir riechen mal. Sehr fruchtig. Ja. Auch eher leicht, finde ich, für so einen 21-Jährigen. Ich finde, Apfel ist da auf jeden Fall mit drin. Schon auch ein bisschen Holz so, also. Ja. Aber eben auch Apfel, ja. Kein Fass, was sich so direkt rausfiltern lassen würde. Also kein eindeutiger. Da dominiert jetzt weder Sherry noch Port oder so, also. Ich finde so ein ganz bisschen so eine, aber was du schon bei Bourbon Finish hast, also dieses, so, aber wie beschreibe ich das? Ist schwierig. Ja. Dieses, was du beim Bourbon auch so unterschwellig hast, dieses bisschen. Meinst du so? Das leicht vanillige oder? Ja, so vanillig süß ist es nicht, weil es ist eher so eine. Das, was ich finde schon, dass ein bisschen Vanille da auch mit drin ist. Ja, aber so dieses, was dann von so einem. Also sowas Süßliches, aber nicht Vanille, eher so wie halt ja vergorener Mais, also angegärtes Mais Silo. Okay. So. Damit kann ich nichts anfangen. Also ich weiß nicht, kennst du so Kraftfutter-Silos? Ja, aber... Die riechen ja so ganz speziell so. Ich habe das nicht so vor Nase. Na. Ja, nee, wirklich nicht. Also. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal. Ja, wir probieren einfach mal. Also es ist, glaube ich, einfach sehr tiefgründig, der Whisky, aber... sehr sanft. Fand ich jetzt. Ja, ist nicht ölig schwer, aber er ist halt schon 21 Jahre alt. Also ich finde ihn schon sehr intensiv. Deswegen würde ich mich dagegen sanft ein bisschen wehren fast. Ach so, ja, aber nicht diese Schwere hat er nicht, die man... Nee. Nee, aber so eine Intensivität, dass ich den... Ja, also ich würde es nicht mit sanft verknüpfen. Ist ja auch Geschmackssache so. Und ich muss sagen, dass mir mich doch jetzt irgendwie sehr viel an Bourbon erinnert. Ja, gerade hinten raus. Also ich würde im Abgang ist da viel Bourbon, Holz, Vanille auch nochmal ein Stück weit drin. Ja. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du wirst so ganz schnell durch jedes Fass einmal durchgejagt geschmacklich und denkst so, ah, Port, ah, Sherry, oh, könnte dann Madeira sein. Also das. Habe ich jetzt nicht so zack präsent, aber wird es dann wohl sein. So ein bisschen Oh, guck mal hier, und guck mal hier, und guck mal hier. Ja, und dann am Ende bleibt der Bourbon, ja. Ja, also so ein bisschen, wie ich das befürchtet habe. So ein bisschen too much. Für meinen Geschmack einfach. Also, gut, es war jetzt auf den ersten Schluck, ne? Der ist sicher nicht, da ist es sicher nicht mit einem Schluck getan. So. Ist halt, also was mich jetzt in der Nase noch, oder was mir in der Nase noch klarer wird, ist halt noch schon so eine Süße, aber auch diese Holzigkeit, also so eine süße Holz. Ja, ich würde sagen, da ist jetzt auch nach dem Schluck mehr Sherry in der Nase. Ja. Deutlicher. Kann auch das Portweinfass jetzt ein bisschen mehr finden. Mhm. Also diese Rotfruchtsüße ist ein bisschen mehr rein. Rotfruchtsüße ist mehr rein. Das Apfelige, was ich eben hatte, ist ein bisschen weg. Ja. Bourbon ist auch noch ganz stark da. Also ich würde fast vermuten, der hat am längsten im Bourbon-Fass gelegen. Ja, würde ich auch mal sagen. Oder als letztes. Also keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ja. Wie auch mal nochmal. Mhm. Ach, schon irgendwie. Gerade gegen Ende. Schon ein bisschen in diese holzige Bitterkeit. Und schon eher diese ganze... Ja, dann aber schon wieder sehr stark... Bourbon-Sache. Also. Ja. Tatsächlich hält die Bitterkeit, finde ich, aber nicht so lang an, sondern es wird wieder mehr dieses süßlich-vanillige Bourbon-Fass hinten raus, so das lang anhaltende. Mhm. Beim zweiten Mal fand ich das jetzt nicht mehr so zack, so krass, zack, zack, so krass. Vielleicht, weil ich auch so ein bisschen wusste, was mich erwartet. Ja, also der hat sehr, sehr schöne Aromen von allem irgendwie so drin, aber dann kommt halt so das nächste Aroma und ich denke so, ja, ich wollte vielleicht noch eigentlich beim Port gerade bleiben und jetzt... Ja, ist ein bisschen, also du bist ein bisschen erschlagen von... Ja, aber sonst sehr abwechslungsreich, aber irgendwie so Prok-Rock. Prok-Rock. Ganz viel drin, so manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Uns ganz viel Arbeit, das alles zu verstehen. Intellektuellen Whisky. Ja. So. Ja, ist auch immer in, also man muss jetzt sagen, also hier ist er ausgewiesen mit 125 Euro. Ist halt auch schon eine Hausnummer so. Absolut. Es finden ja irgendwo auch geil. Also ja, ist schon lecker. Also, da ist halt ganz viel drin, denkst du, oh, schon krass, was da alles so drin sein kann in einem Whisky. Und dann denke ich aber auch, ja, aber. Bei allen Einflüssen, die da noch drin sind und allem, was da drin ist, geht vielleicht so ein bisschen der Fokus für den Song beziehungsweise den Whisky verloren. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist ein bisschen... Also es ist jetzt... Ja, vielleicht hätte es zwei Fässer weniger auch getan. Ja, also... War so ganz grundlegend, finde ich den... Ja, vor allem, also... Sehr gut. Ja, weil, also es ist ja... Man muss ja dazu sagen, auch die Iren sind ja immer so ein bisschen sanfter. Mhm. Vielleicht ist es zu viel... Fass für den Whisky. Mhm. Ja, am Anfang hat er auch noch so ein bisschen so eine ganz leichte Süße, aber wenn man eben so ein bisschen den Mund bewegt, wird es so eine auch eigentlich sehr, sehr intensive Mischung aus eben Trauben und anderen roten Früchten, also Port & Sherry, je mehr ich den jetzt trinke, desto mehr verschränkt sich das auch miteinander. Desto besser gefällt der mir auch gerade. Also es bildet jetzt langsam, hat beim dritten Schluck mehr so ein Gesamtbild ergeben, statt so eine... Vielleicht muss man einfach so eine halbe Flasche trinken und dann ist der auch gut. Ja. Oder überragend. Nee, ist schon, also ist nicht schlecht, aber... Wir sind ja, also so Preis-Leistungs-Sieger wird er nicht. Nee. So muss man ja immer ein bisschen. Mhm. Ach schon, ich finde einfach diese Bourbon-Note ist mir einfach ein bisschen zu extrem, weil die für mich immer ein bisschen, also ich mag halt einfach nicht Bourbon so gern. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen negativ belastet, sag ich mal so. Aber an sich, also die fruchtigen Noten sind schon sehr gut. Der Max hat gerade nochmal lang probiert. Ja. Ja, also hinten raus finde ich den auch nicht so geil. Ja, hinten raus diese Bourbon-Note. Ja. Aber zwischendrin fällt ganz deutlich auf, wenn du den wirklich lange im Mund bewegst, diese ganz, ganz kräftigen roten Früchte, Kirschen und Brombeer habe ich jetzt ganz stark drin gehabt. So. Saugeil. Wirklich richtig geil. Aber jetzt das, also, weil hat mich gerade sehr an Rotwein zum Teil erinnert. Okay, ja. Ja gut, da kommt auch der diese, ist ja auch sehr tanninreich. Also das hat, glaube ich, ein ähnliches Gefühl im Mund. Ja, und vor allen Dingen also von der Intensität der roten Früchte. Also ich fand es jetzt sehr, sehr, sehr, sehr gut. Aber dann würde ich vielleicht doch eher den Rotwein trinken, weil da würde ich mehr von trinken können, also rein flüssigkeitsmäßig und es wäre nicht so teuer. Aber trotzdem geil gemacht, hinten raus und vorne raus so ein bisschen unspektakulär, in der Mitte sehr, sehr gut. Also, liebe Menschen bei der Destille, mal Intro und Outro rausschneiden. Nee, aber ja. Ja, ja, nee, kann ich verstehen. Doch. Also finde ich doch. Gut, ist sehr lecker, ja, aber für den Preis ist dann, kann man mehr erwarten. Ja. Aber vielleicht sind wir auch einfach so alte Whiskys nicht so gewöhnt, weil... Kann sein. Ist ja schon eher, wir sind ja schon eher immer die so um die 10 Jahre Trinker. Oft, ja. Auch oft finanziell bedingt. Aber ja, trotzdem würde ich mir auch... gut, okay, ich kenne ja jetzt die genaue Idee dahinter nicht. Aber ich würde mir halt mehr erwarten, als weil der Preis wird daher kommen, dass da viele Fässer verwendet worden sind und der lange lag. Ja. Aber für so einen Preis erwarte ich mir ein bisschen mehr Konzept, als ja, der ist halt alt und hat, wir haben sau viel ausprobiert und in den Fässer eingeknallt. So, ist für mich so. Ja, stimmt schon. So ein bisschen, ja. Muss man mehr Gefühl bei rausschmecken. So ein bisschen, ja. Schön. Ich möchte noch irgendwie eine Brauerei empfehlen, weil ich da gestern wieder was von getrunken habe und irgendwie sehr, sehr, sehr angetan davon bin. Ist die Von Freude Brauerei aus, lass mich nicht, Hamburg, glaube ich. Ja, ich glaube, die kommen aus Hamburg und die machen halt Craft Beer und irgendwie, ich habe schon vor ein paar Monaten irgendwie, hatte ich da mal so was probiert. Craft Beer Paket auch mal bestellt gehabt. Also ja, genau, das ist, ich trinke das so langsam nah weg. Okay. So. Wer mir auf Twitter folgt, der sieht das, dass ich ab und zu mal so ein Bildchen poste. Wo hast du das damals bestellt? Bei Brewkammer. Ah, okay. Nur damit die. Übrigens, ja, ist ein sehr netter Laden in Kiel. ja, und irgendwie die Biere schmecken mir sehr gut. Also gestern hatte ich eins, das war irgendwie ganz abgefahren. Das ist zwar Saisonbier, aber das hat irgendwie so ein bisschen nach gärendem Most für mich gerochen und geschmeckt. Und das war irgendwie so vertraut. Ja, nee, war irgendwie... Immer wenn ich das Bier trinke, fühle ich mich so zu Hause. Ja, da geht das Menschliche einfach vor. ja, ich weiß nicht, ist halt eine kleine, schöne Brauerei. Und die sollte man ja mal unterstützen. Mhm. Auch gut ist Lillebräu, das ist auch aus Kiel, da war ich auch sehr, also es sind so die zwei Brauereien, die ich aus dem Paket getrunken hatte und so, die mir am besten bis jetzt, im Hinterkopf behalten sind, geblieben sind, im Hinterkopf geblieben sind, so heißt es. Ja, irgendwie, so Bierfolge müssen wir auch nochmal machen. Ich hatte ja auch schon die Idee, so in Trier einen Craft-Bier-Stammtisch ins Leben zu rufen. Mhm. Du hast noch mal probiert und guckst mich so erwartungsvoll an. Nee, mach euch fertig, dann sag ich mal was zum Whisky. Ja, oder? Ist eigentlich fertig. Also, keine Ahnung. Ja. So, weil der Achim zum Beispiel vom Stammtisch ist ja auch so Biertrinker. Bieraffin, aber dann habe ich einmal... Sollen wir das noch alles trinken? Ja, genau. Einmal im Monat Whisky, dann noch Bierstammtisch und Wein trinke ich ab und zu auch. Also, Ja. Zwei kurze Sachen. Direkt am Anfang auf der Zunge, finde ich, schmeckt der überhaupt nicht fruchtig, sondern sehr stark nach so ein bisschen Richtung Sahne, Toffee-mäßig, karamellig, so Sahne-Karamell. Eine Sache fand ich gerade auch gar nicht so schlecht beim letzten, also ganz kurz nur und auch nur vorne so auf der Zungenspitze. Und die roten Früchte haben mich gerade am Ende ganz kurz brutal an Punica Wet Fruits erinnert. Was dem Whisky sicher auch nicht so ganz gerecht wird, aber ja, man findet da Frucht wieder. Ähnlich wie in künstlich hergestellten saftähnlichen Limonadengetränken ohne Kohlensäure. Lecker. Jetzt so eine Punica, so eine Literflasche. Mit dem großen Dingen oben, da, weißt du, wo dann so die Hälfte. Eine Viertelstunde für gebraucht. Ja, wo dann so die Hälfte an der Seite rausläuft, weil der Mund einfach viel zu klein, der achtjährige Kindermund viel zu klein ist für diese große. War halt einfach dafür gedacht, vielleicht ein Glas zu benutzen, aber das hat ja keiner gemacht. Ja, dann siehst du. Wir hatten ja nix. Ja, wir hatten ja nix und dann siehst du auch nicht so cool aus wie der Bauarbeiter in der Cola-Werbung, wo dann die ganzen Mädels an der Scheibe stehen. Der hat aus einer Dose getrunken. Das ist ja noch ein leichter Unterschied. Ja, aber du durftest keine Cola trinken, weil war schon spät und das Koffein hält dich zu was. Cola Light ohne Koffein. Gibt's noch. Ja, ja. Ja, und auf jeden Fall wolltest du auch der Coole sein und dann hast du halt deine Punica angesetzt und die leer gezogen. Ja. Okay. Schön. Schön. Wir haben heute beide weiße T-Shirts an. Wer, ja, das ist das Neue. Ich musste eben schon mal drüber nachdenken. Wir haben ja mal schwarzes T-Shirt und Jeans als unsere Corporate Identity ausgegeben. Jetzt haben wir ein weißes T-Shirt und Jeans. Immerhin haben wir beide schwarze Socken an. Immerhin. Ja, ja, schön. Wir entwickeln uns weiter. Das ist saisonal bei uns. Ja, genau. Im Winter holen wir helle Farben, damit, weil unser Gemüt erhellt bleiben soll. Und im Sommer eher so dunkel, weil da sind alle anderen fröhlich und das wollen wir nicht. Ja, wir schweifen ab. Johannisbeer ist aber Johannisbeer. Ein bisschen im Geschmack. Ich finde da jetzt ganz viel. Jetzt habe ich Glas gerade leer gemacht. Ich fand den echt sehr lecker. Ja, bisschen schön. Bisschen teuer vielleicht, aber... Bisschen teuer, aber lecker. Lecker und interessant. Ja, ist auch so der Schluss... Also jetzt kommen noch zwei mit Torf angerauchte... Okay. Whisky Blends. Ja. Ja. Gucken wir mal. War ich auch sehr überzeugt von. Der eine ist halt Maler-Blend und der andere ist, gibt's ja auch Blend, wo nur Single Malt drin ist. Mhm. Also es gibt ja Blend, wo auch Grain Whisky drin ist und Blend, wo auch Single Malt drin ist und ja, dazu in den nächsten Wochen mehr. Genau. Ja, was hast du so erlebt in der letzten Woche, mein lieber Max? Außer einen fantastischen Abend mit Käsefondue. Richtig. Stell doch erst die Frage, was hast du überlebt? Ja, unser Käsefondue, das haben wir letzte Woche angesprochen, dass ich das mache, war sehr gut und sehr feucht fröhlich. Und der Abend war sehr unterhaltsam, ja. Der Abend war sehr ambitioniert, möchte ambitioniert ich ihn auch. Fast ein bisschen zu unterhaltsam. Am nächsten Tag haben das einige Leute so gesehen. Also war echt, also Käsefondue sollte jeder mal machen. Also man wird schnell betrunken, ja, gut. Wenn man dabei viel Wein und Schnaps trinkt. Ja, hat auch von gutem Wein und gutem Schnaps wird man ja mitunter betrunken. Ich kann auch übrigens sagen, dass ich jetzt demnächst erstmal, also so Emmentaler und Gruyère geht gerade gar nicht. So. Ja, also auch so den Topf am nächsten Tag sauber machen, so der war sau ekelhaft. Da wäre jetzt wissenschaftlich die Frage, hängt es damit zusammen, dass du dann auch dran denkst, dass du halt verkadert warst ein bisschen und das so ein psychologischer Trick ist, dass du wirklich keinen Lust mehr, also ich kann ja zum Beispiel keinen Grünkohl mehr essen, weil ich mal, nachdem ich Grünkohl gegessen habe, bei guten Freunden von meinen Eltern, ich hatte halt einfach Magen-Darm-Infekt so. Ja. Geht einfach nicht mehr. Und hat ja nichts damit zu tun, dass Grünkohl mir wahrscheinlich schmecken wird, aber die Assoziation... Ja, vielleicht beides so ein bisschen. Beides so ein bisschen, okay. Auf jeden Fall, was haben wir denn getrunken? Das war, also ein Wein ist mir irgendwie... Der Rotwein, der war super geil. Der war sehr gut. Kaval oder so von... So ein Rest vom Bottle Club, oder? Nee, das war ein Geburtstagsgeschenk von mir. Ah, Von meiner Tante, ist auf meiner Vivino-Seite zu okay. Bla bla. Ja, war auf jeden Fall lecker. Ja, tatsächlich muss ich sagen, also den Bottle Club gibt's ja leider nicht mehr. Ja. Jetzt trinke ich momentan eh nicht viel, also wäre jetzt nicht so akut. Aber wenn ich jetzt, gut, gerade so für den Winter, wenn man Wein? So ein bisschen, ja, so Rotwein vor allen Dingen irgendwie entdecken wollte, was machen wir da? Tobi? Ja, das halte ich an mich. Ich halt sowieso bei Wein gerne mit Tobi, aber... Und ich habe letztens noch irgendwie eine Seite gefunden, wo man auch ein Wein-Abo, aber ich habe es schon wieder vergessen. Okay. Gut, aber ist ja noch... Also sei es gibt mal eingestellt. Ja so, genug, aber es gibt ja auch genug andere Winzer, die man einfach so bestellen könnte. Ja, klar, so. Natürlich. Aber wenn man vielleicht... Also ja, Ja, man ist halt immer so auf der Suche nach was Neuem. So ja, also der Bottle Club war halt da super Gelegenheit auch. Also nicht, dass ich da noch irgendwie jetzt ein, also zumindest von dem Rotwein, den es immer dabei hatte, da weiß ja die Weingüter gerade nicht mehr so. Ich könnte es nachschauen, okay, aber ich habe es nicht mehr so präsent, aber die waren eigentlich immer sehr, sehr lecker und, oder meistens sehr, sehr lecker und gut und ja. Ja, und vor allem war so, das Konzept halt relativ gut, ja. Es war halt abwechslungsreich. Hatte ich gar keinen. Ich musste mich nicht damit beschäftigen und wusste aber, dass in den allermeisten Fällen Wein bekommen, der mir gut schmeckt und der lecker ist. Und halt das Bezahlkonzept war gut, weil du konntest halt einmal aussetzen, wenn du gar kein Geld hast, wenn du wenig Geld hast. Ich habe ja auch halt voll oft so ausgesetzt, weil ich so viel Wein noch da liegen hatte. Ja. Jetzt habe ich fast nichts mehr davon und denk mir, ja, Scheiße. Hätte ich mal nicht immer ausgesetzt, dann hättest du jetzt noch so viel Wein. Ja, aber konntest du entweder 3 oder 6 Flaschen. Genau, oder so. Das war halt ganz gut, ja, aber leider. Ja. Vielleicht war das gut für uns Kunden, aber nicht so gut fürs Geschäft. Ich weiß ja nicht. Ja, weil dann haben sich mehr Kunden gedacht. Ah, ja, nee, heute nicht. Ja. Aber gut, an gutem Wein wird es nicht mangeln. Nein, das gerade weil jetzt ja der Herbst losgeht. Ich war heute bei meinem neuen Herbst, ja, bei meiner Arbeitsstelle für die nächsten Monate. Sehr schön. Die bauen gerade um, kriegen neues Dach. Ja, aber liegt schon schön. Ich habe auch, glaube ich, ein Bild eben gepostet. Ja, im Schloss arbeiten geht schon ab, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Wird schon so sein. Ja, da ist doch der Student, der an der schönen Uni im Schreibtisch sitzt. Ja, ganz schlimm heute. Habe ich auch meiner Kollegin mitgeteilt, dass sie mich ja hätte warnen können. Heute war Informationstag für Studieninteressierte. Ah, schön. Und? Hatte mit mir persönlich jetzt wenig zu tun, aber die ganze Uni war halt voll mit so Schülern unten, also im Erdgeschoss. Ja. Ich sitze ja im 4. Stock, aber da musste ich ja erstmal durch. Und als ich Kaffee gekauft habe, musste ich ja nochmal durch. Und dann. Es ist ja schon, also noch schlimmer als Erstsemester. Ja. Sind ja noch Abiturienten. Also. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil du halt siehst, zukünftige Erstsemester war. Ja, und die sind ja vor allem, also die sind ja auch was alle da an 18, 19. Ist. Ja, aber was da auch an Leuten rumgelaufen ist, so die Gespräche, die man da so ein bisschen mitgehört hat, schlimm. Ja, wir machen uns schon wieder Freunde. An, wen haben wir denn letztes Mal keine so krass? Ahnung, also ich meine, Shisha-Besucherfilme. Ja. Nee, ich will mich da jetzt gar nicht so elitär hervorheben oder so, aber ich glaube ganz viele, die allermeisten Leute an der Uni studieren halt nicht aus Interesse an irgendwas. Ja. Und das merkt man dann halt als Student bei den Kommilitonen und da waren halt heute ganz viele Leute unterwegs, wo ich gedacht habe. Außerdem muss man ja sagen, du bist halt auch einfach jetzt irgendwie 5, 6 Jahre älter als der Durchschnittliche. Ja, natürlich, klar, aber trotzdem so. Ich hatte auch einen sehr erschreckend, also ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber ich hatte auch eine sehr, ja, erst wurde ich sehr sauer, dann sehr irgendwie betrübt, weil wir in der Schule über die Flüchtlingsproblematik gesprochen haben. Und einmal vom Lehrkörper her war ich sehr enttäuscht, aber natürlich kannst du meine Klassenkameraden auch in die Pfeife rauchen. Ja. Also, keine Ahnung, das kostet ja viel zu viel Geld und was bleibt am Ende für mich übrig? Und meine gute deutsche Kultur wird von den ganzen Islamisten gefährdet, die hier reinkommen. Echt? Die ja gar keine Islamisten sind, sondern einfach Moslems. Okay. Und, also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie, das ist auch wieder so ein Thema, haben wir ja öfter, so Sachen, die wir einfach nicht verstehen. Argumentationen, die ich einfach, also ich kann die einfach überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich so denke, ja, aber es ist doch ein Mensch, der irgendwie alles also der ist jetzt nicht irgendwie aus Syrien geflohen, weil da so geil ist und er denkt, ah, scheiße, ey, in Syrien ist es so cool, ich will mal irgendwie sehen, wie es in anderen Ländern ist, weißt du so. Ja, tatsächlich, weil du gerade eben ja erst gesagt hast, das kostet zu viel Geld und da hast du ja noch nichts gesagt und dann kam, weil die wollen uns, also die machen uns ja die Kultur kaputt, die Islamisten, so, dass man aus Uninformiertheit und Ignoranz denken kann, es würde zu viel Geld kosten. Ja. Also das ist natürlich falsch. Also es kostet natürlich viel Geld, aber zu viel Geld, sei mal dahingestellt, aber dass es zu viel Geld kosten würde und man überhaupt keine Ahnung davon hat, da kann ich ja noch irgendwie mit, wie jemand so uninformiert, dumm und ignorant sein kann, das zu denken. Ja. Wie sich jemand dadurch in seiner Kultur bedroht, das erschließt sich mir dann wieder gar nicht. Ja. Vor allem, wo ich dann direkt schon fragen würde, welche Kultur? Ja. So. Ja. Was ja auch einfach eine Frage ist so, also was ist denn die europäische Kultur? Also? Das kann einem eh keiner erzählen. Ja. Wir haben halt jahrhundertelang eine tolle Kultur gehabt, uns gegenseitig ständig zu bekriegen. So, das hat sehr gut funktioniert in Europa. War saugeil. Ja. Ja. Und sonst, was die christliche, also was die, nicht mal die westliche Kultur, sondern was die europäische Kultur so. Ja, gut, gibt's ja jetzt schon, also so. Ja, aber. Bisschen deutsche Tradition mit, also keine Ahnung, das Land der Dichter, Denker und okay, Nazis. Ja, gut, okay, aber wir reden ja oft dann nicht nur von deutscher Kultur, sondern von europäischer Kultur. Wenn frag vielleicht ich schon so ein bisschen, was ist es? Also, wenn du ins letzte Jahrhundert blickst, dann ist Fremdenhass vielleicht auch ein deutsches Kulturgut, dann kann man schon die Brücke schlagen. Aber. Ja, aber ich würde fragen, was hält denn Europa kulturell zusammen? Und beziehungsweise wird das in Zukunft tun, so bei abnehmender Bedeutung von Christentum? Ja. Ja, siehst du, da also, geht's schon los. Weißt du, das Christentum wird doch nur weniger, weil die ganzen Moslems hier hinkommen. Ja, wahrscheinlich, weil ihr alle sonntags in der Kirche sitzt. Ey, und nicht beim Frühshoppen in irgendeiner behinderten Kneipe, ihr Spassis. Ja, keine Ahnung. Nee, aber... Ja, das ist, ich verstehe, und das ist auch alles immer so engstirnig gedacht, wie, keine Ahnung, ja, dann... Wenn die ja dann hier arbeiten wollen, dann nehmen die mir ja den Arbeitsplatz weg. Ja, dann musst du halt mal ein bisschen besser sein. Wenn die dir den Arbeitsplatz wegnehmen, dann hast du... Ja, da habe ich auch so gesagt. Ja, dann an die Nase ja, dann stell wenn irgendjemand aus Syrien kommt und dir als Winzer oder Küfer den Arbeitsplatz wegnehmen kann, der hat in seiner Wüste in Syrien sicher keinen geilen Wein angebaut. Ja, weißt du, so. Habe ich auch gesagt. Erstmal werden die eh nicht machen, weil wenn die ja so radikal Moslems sind, wie ihr sagt, trinken die keinen Alkohol. Ja, aber, weißt du, mit den Leuten kannst du ja auch so nicht diskutieren, weißt du, die, ach, ganz, also, erst war ich wirklich sausauer und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, weiß ich nicht, weißt du, und so Leute, ach, keine Ahnung, ist so unglaublich frustrierend, weißt du, ja, also, ja, die Diskussionen sind auch einfach frustrierend. Also, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie der krasseste Bildungsbürger, der nur Deutschlandfunk hört und irgendwie, jeden Tag mit aktueller Tagespolitik beschäftigt, aber ich weiß nicht, dass man so und ist sowieso jedes Argument hinfällig, weil es geht einfach um Menschen, um die es, also über die wir da reden und weiß ich nicht. Ja, warum haben die denn ein Smartphone dabei? Ja, was würdest du denn mitnehmen, wenn du jetzt hier flüchten würdest? Ja, vor allen Dingen ein Smartphone. So. Ja. Also wer irgendwo Wohlstand an einem Smart, also das ist ja schon so ein falsches Denken. Ja. Ja, Wohlstand an einem Smartphone festzumachen. Ja. Ja, aber der ist doch flüchtig, der darf doch kein Smartphone haben. Ja, warum denn geht nicht? Mir nicht in den Kopf. Ja. So. Ja. Was soll denn der sonst haben, so? Nokia 3310. Ja, du Affe, hast dein Nokia 3310 dann noch im Schrank liegen, damit du irgendwie sagst, guck mal hier, ja, hab ich immer noch. Hat früher voll lang funktioniert, mein iPhone schon wieder freckt. Na gut, ey, soll der denn das scheiß Ding haben? Damit können wir aber 1000 Probleme lösen, weil wenn jeder Flüchtling Nokia 3310 hätte, dann könnte er damit sich selbst sein Haus bauen hier in Deutschland. Ja, und Nägel einschlagen. Ja, dann lass uns lieber Zugverkehr kappen und die Grenzen wieder hochziehen, damit jeder sein eigenes Land hat und keiner über den Länderrand hinein. Ja. Ja. Wenigstens klappt das mit dem Oktoberfest. Weil es wäre auch ganz schlimm, wenn die Flüchtlinge das Oktoberfest stören würden. Ja, die Flüchtlinge aus den anderen Teilen der Welt, die im Oktoberfest sich in Bierzelte flüchten. Hast du nicht irgendwie gelesen? Also wenn alle Flüchtlinge, die irgendwie an diesem krassen Wochenende in München ankamen, zum Oktoberfest gegangen wären, wären irgendwie noch, keine Ahnung, ich glaube, 65.000 Sitzplätze frei gewesen. Ja. Und die trinken noch nicht mal ein Maß Bier. Ja, aber dann geht das Oktoberfest ja auch pleite. Und da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Ja, stimmt. Die könnten aber dann wieder die Flüchtlinge übernehmen, weil die arbeiten für viel weniger. In Deutschland, dein Arbeitsplatz, ja, wenn die ganzen Flüchtlinge hier sind, da machst du keinen Wein mehr. Wenn die nachher in 2-3 Jahren 95% der Bevölkerung stellen, weil ja keine Bremse eingesetzt wird, da machst du aber keinen Wein mehr. Genau, weil die trinken ja keinen Alkohol. Die trinken nämlich keinen Alkohol. Scheiße. Alle radikal nicht. Ach, schlimm. Dafür sprengen sie sich in die Luft. Ja, warte mal ab, wenn hier auf einmal die Porta in Flammen steht. Damit die danach genauso schwarz ist wie jetzt. Ja. Wow. Ah. Ja. Ja, nee, keine Ahnung, ich raff's halt irgendwie nicht. Also, wirklich, also, ich weiß nicht. Ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger oder da kann ich jetzt sehr gut überleiten, weil ich habe heute noch, es hat ja letzte Woche von den beiden Büchern erzählt, ja. Und habe heute Mittag The Fire Next Time fertig gelesen von James Baldwin, also aus den 60ern. Ja, ja, das 67, glaube ich. Genau, das ältere. Ja. Und ja, auch da nämlich sehr, sehr interessante Gedankengänge. Also erstmal ganz interessant, weil es auch so eine zeitliche Verknüpfung hat, weil er nämlich, also das hatte ich ja letzte Woche schon mal so ein bisschen gesagt, er wird halt irgendwann gläubig und also wird ja auch Priester und so. Also er wird, also Religion ist so ein bisschen sein, das, woran er sich hält, damit er sich nicht irgendwie an Kriminalität halten muss, so, weil ja, er halt irgendwie so eine Option braucht es. Aber er ist ja auch nicht so ganz überzeugt davon, also von dem ganzen, ja, also. Ja, du hast ja oft schon auch das irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt auch ein Vorurteil ist, aber schwarze Familien auch sehr gläubig sind in den USA. Ja. Also es gibt ja diese ganzen schwarzen Church-Gemeinden und so, die ja, auch sehr ambitioniert dem Ganzen mhm, nachgehen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so der, entweder, so, also keine Ahnung, ja, ein Haltepol oder eine Kult, wie sagt man, ja, so eine Gruppe, soziales Gefühl, wo du dich rein integrieren ja, kannst, so. Und wo du auch trotzdem wahrscheinlich relativ respektiert bist. Also klar, ja, klar, trotzdem du bist ja Teil respektiert. Also du hast halt, was du dran glaubst. Ja. Also auch nicht nur innerhalb dieser Gemeinschaft, sondern auch außerhalb da dran. Weil ja, du hast und ja beziehungsweise du hast halt irgendwie, ja, keine Ahnung, braucht ja jeder so ein bisschen. Das halt sein dein Krüppchen, wo du dich drüber identifizierst und einen ja, Halt kriegst und einen Zusammenschluss hast. So. Ja, ja. Also, aber wobei natürlich trotzdem das jetzt auch nicht alle sind. Sonst gäbe es nicht so viele ja, Leute, nee, die alternativen Kriminalität oder Alkohol ja, oder Drogen ja oder so wählen. Das ist ja auch so eine Sache. Das ja, aber funktioniert ja auch Kreis irgendwo ähnlich. Und halten und seine Leute ja, haben. Und ja, also und ich glaube gerade für so eine, das kann man ja sagen, Minderheit oder so, ist das ja immer noch relativ ja, nochmal wichtiger als für uns. Genau, so, ja, ja. Ist mir da dann auch aufgefallen, hast du mir nämlich überlegt, also für mich hat das ja nie so eine riesen Bedeutung gespielt, weil ich ja aber auch nie irgendwie das Bedürfnis, also mir wurde ja nie suggeriert, ich brauche irgendwas, woran ich mich so stark klammern muss, weil ich konnte ja einfach normal ich selbst dann alles machen, so als, ja, Weißer in Deutschland, also einfach als... Ja, so, wir haben uns ja, das eher halt irgendwie... sozial, individuell, keine Ahnung, also ich gehe fest davon ja, aus, dass also ich auch zum da Beispiel, hätte Kürze das sein können, ja, war aber es aber halt zum Beispiel, nicht so. Ich habe mich auf jeden Fall irgendwie in die Metal-Kultur eingefunden, weil ich eine Gruppe und Anschluss richtig, gesucht habe. Richtig, hab, ja, genau. Also ich konnte das ja relativ frei wählen, weil mir alle Möglichkeiten offen standen. Ja gut, standen, ja, ich hätte auch Hip-Hopper oder ja, ja, genau, Waver oder was weiß ich. Ja, oder kann, irgendwie, keine Ahnung, jetzt so ein bisschen Nerd und Gamer und Comic, also das ist ja auch nicht... Ja gut, so, das war damals noch nicht so. Ja, nee, aber das ändert sich ja. Du bist ja, ja genauso wenig in der Menschenszene krass drin wie ich. Ja, auch das so. Ne? Ja. Ist halt eine dumme Alternative, aber hey. Nee, aber das ist mir halt auch aufgefallen. So die Möglichkeiten, die ich hatte, waren so viel weiter gefächert, dass ich ja eigentlich, und dass ich halt auch relativ frei einfach wechseln kann und einfach mal sagen kann, okay, also Metal-Kultur ist so zwar super in der Jugendzeit, aber jetzt bin ich da so ein bisschen entwachsen für mich ja, selbst gesehen und suche mir was Neues so. Ja, dass genau, ich einfach die Möglichkeit habe, so frei mich ja, da zu bewegen, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall ganz interessant, weil Zeit verknüpft im Sinne von, das wird es heute auch nicht mehr geben. Er ist irgendwann eingeladen bei den schwarzen Muslimen in Amerika. Das war ja damals eine recht starke Bewegung. Also ja, so Malcolm X auch und so, ja, die quasi den Glauben hatten, Allah ist der schwarze Gott. Ja. Im Gegensatz zum weißen christlichen Gott. Und dementsprechend ist das die radikale Lösung, ist halt, wäre dann auch, einen eigenen Staat aufzumachen. Waren auch so die Überlegungen. Und tatsächlich auch Überlegungen, wo die gesagt haben, ja, ist im Prinzip, also wo auch so klar war, eigentlich das Gleiche wie so radikale Nazis, so Neonazis in den USA, ja, auch also einen weißen Staat haben wollten, die wollten halt einen schwarzen gab Staat. Gab ja auch schwarzen Terrorismus jede Menge, so, das ist ja schon, genau. Also. Und auf jeden Fall ist er bei denen zum Essen einmal eingeladen und fühlt sich dann wieder so ein bisschen zurückversetzt nach Hause. Also, er merkt, er wird dem Anspruch, den die haben, nicht gerecht, weil für ihn ist das auch nicht wirklich die Lösung. Ja, klar. Radikal einfach komplett aufzuteilen, noch extremer als halt vorher war. Das macht es ja eher noch schlimmer, ja. Ja, also er sieht es nicht, aber er beschreibt halt auch so das Gefühl, dass er irgendwie merkt, also die Leute sind nämlich nicht unsympathisch. Er versteht auch deren Weg, aber er versteht nicht, wie das funktionieren soll und deswegen kann er sich nicht klar dazu bekennen und er kennt halt einfach, selber hat er auch irgendwie weiße Freunde und macht mit denen was und aber für die sind halt die Weißen der Teufel. Also diesen, ja, ausgeschichtlich herräumt, weil alles, was passiert ist, wurde ja nur unter weißer Herrschaft quasi oder ist passiert und dementsprechend muss man es komplett davon loslösen und das sind halt die Teufel dann. Und das, da geht er halt nicht so komplett mit und dann wird er halt, also geht er halt da draußen, das ist so ein bisschen ein längerer Abschnitt in der Mitte des Buchs. Er hat aber auch so das Gefühl, als hätte er irgendwie eine Erwartung von denen nicht erfüllt. So als hätten die jetzt gedacht, okay, der glaubt nicht so ganz an die Kirche, der ist aber so bewusst, sich über die rassistischen oder Rassismusprobleme klar zu sein, den können wir eigentlich einfangen und das erfüllt er halt nicht. Ja. Schreibt halt auch so ein bisschen sehr interessant. Und danach fächert er es halt noch so ein bisschen auf, also auch eher auf einem recht allgemeinen Level, so was sich verändern könnte. Und da wird es auch so ein bisschen hoffnungsvoll. Deswegen bin ich jetzt auch so interessiert dran, mit dem Buch von Ta-Nehisi Coates anzuschließen. Was sich verändert hat. So, und was halt nicht verändert hat in den 40 Jahren. Auf jeden Fall der James Baldwin, der hatte halt am Ende noch so ein paar interessante Ansätze, beziehungsweise was heißt Ansätze, also Gedanken, die er aufwirft, die er dann quasi auch in mir so aufgeworfen hat. Zum Beispiel, dass man, also das ist nicht mir jetzt ganz neu, aber das war halt nochmal sehr deutlich, dass ja eigentlich schon, wenn du versuchst, Leute gleich zu machen, aber gleich zu, also wenn du versuchst, gleiche Rechte für alle, ja, keine Ahnung, alle Ethnizitäten und so herzuführen, aber die Rechte ja eigentlich schon auf der Basis von Weißen geschaffen oder von Weißen geschaffen worden sind. Da liegt ja schon eigentlich implizit mit drin, das Weiße so überlegen, also das Weiße das Recht hatten, die Rechte zu machen und dass die Rechte gut sind, so wie sie sind und dass da keiner Veränderung bedarf, weil wenn wir alle, ganz viele von den Rechten, die man allen Menschen ja geben wird, wären ja auch klar, weil also Menschenrechte in dem Sinne, aber das geht ja auch darüber hinaus so ein bisschen. Also, dass du der Gedankengang, du willst andere auf deine Stufe hochholen, also helfen, gleichgestellt zu sein mit dir, schon so ein Stück weit auch impliziert, dass du schon höher gestellt bist. Dass du schon höher gestellt bist. Und das ist schon vor, ja. Das war ganz ultra philosophisch. Ja, ja, das wird auch am Ende hin und. Habt es jetzt gerade noch nicht alles so ganz klar. Ich glaube, das kannst du nicht in einem Lesen dir komplett erschließen. Ja, nee, aber klar. Das fand ich ja, einen interessanten Gedanken. Und fast noch spannender fand ich, dass du, um wirklich jemandem zu helfen oder jemandem was zu geben, du von dir was quasi dafür aufgeben musst. Und jetzt nicht im Sinne von, okay, ich brauche die alten Klamotten nicht mehr, ist jetzt auf die Flüchtlingsproblematik übertragen, sondern du musst ein Stück weit von deiner Sicherheit aufgeben und von dem, was du bist als Identität. Weil wenn du versuchst, einfach jeden gleichwertig zu betrachten, musst du ja ganz viele Sicherheiten, die du hast, über deine Identität und deinen Stand halt aufgeben. Wir müssten halt und riskieren, dass da irgendwas passiert. Bisschen, noch über Wohlstand, glaube ich, hinaus. Wohlstand und Identität und so, ja, auch aufgeben. Und das ist ja. Ja, und dass du halt nicht wirklich geben kannst, wenn du dazu nicht bereit bist. Ja. Und ja, also das wird halt ganz deutlich dran, dass dann halt Angst auf genau die anderen halt entweder auf die Schwarzen oder auf jetzt Flüchtlinge projiziert wird, weil weil das dann natürlich wieder Sicherheit verstärkt ist, die gefährden halt dein System, was du was dir Sicherheit gibt. Also sie stellen die auch eine Gefahr für dich dar. So. Ja. Du musst halt bereit sein, drüber hinwegzugehen über diese Grenze, so ein Stück weit. Grob gesagt. Also, ja. Das sind so ein paar Sachen, die da noch drin waren hinten raus, die ich sehr, sehr interessant fand. Er ist da sehr schon noch recht hoffnungsvoll am Ende des Buches, dass halt, also sagen wir mal näher recht, aber Verhalten hoffnungsvoll, dass halt die Leute, die sich über so Dinge bewusst sind, sowohl aber aller Hautfarben, also das hat auch bespricht auch an, dass halt Hautfarben ja eigentlich keine menschliche Kategorie sind, sondern eine politische auch ganz stark. Also das thematisiert er, fühlt es nicht so ganz weit aus. Das Buch hat ja nur 120 Seiten, aber ist auch so ein Punkt, den er anspricht. Also geht er auch da weg. Also er sagt jetzt auch nicht, okay, nur Schwarze können jetzt oder nur Weiße können jetzt daran was verändern, sondern ja, da muss halt ein bestimmtes Bewusstsein und eine bestimmte Bereitschaft hergestellt werden auf beiden Seiten. Und ganz viel, also auch Ja, Vergangenheit. Er schreibt immer davon, Vergangenheit verwenden zu wollen, also die oder die Vergangenheit der Schwarzen zum Beispiel in Amerika dafür verwenden zu wollen. Ist mir nicht so ganz klar geworden, wie er das denkt, ob ich das jetzt nicht im ersten Mal aufgeschnappt habe so genau oder es einfach nicht so deutlich geworden ist. Trotzdem ganz, ganz interessant, muss ich irgendwann nochmal lesen. Wie alt war er, als er das Buch geschrieben hat? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mal vermuten, irgendwie so in mindestens Mitte 40er Jahre. Ja. Also hinten drin steht so eine Liste von Sachen, Preisen, die er irgendwo schon gewonnen hat. Würde mich halt interessieren, ob er dann nochmal irgendwie was dazu so entwicklungsmäßig verfasst hat, so wie er das jetzt nach so und so vielen Jahren, so wie er jetzt dazu, also ja, oder ob ja, es ja. Für ihn, ob es sich verschlimmert genau, oder verbessert ja. hat oder irgendwie. Ich müsste mal gucken, das kannst du mal nachgucken. Ob er so seine Träume, die er da ausgeführt hat, ob die eher, ob die Gesellschaft sich weiter davon entfernt hat oder, ja. das, oder positive Sachen, die da. Das weiß ich erst gesagt nicht genau. Ich guck das auch mal nach für nächste Woche, weil bis nächste Woche wollte ich eigentlich ganz gern auch das Buch von Ta-Nehisi Coates gelesen haben. Es hat ja auch nur 160 Seiten, glaube ich, oder so. Ja, sehr, sehr interessant. Dann habe ich mich auch noch so ein bisschen gefragt, warum ich das eigentlich so interessant finde. Das knüpft dann wieder so ein bisschen an das eben, vielleicht, weil das für mich einfach. Also weil das eine Perspektive beschreibt, die ich so einfach nicht kenne und nicht erlebt habe, ja. ohne dass es irgendwo ganz woanders ist. Also es ist zwar in den USA, aber es ist halt ja in einer ähnlichen Kultur. Also es ist jetzt nicht, klar, wenn ich was über eine buddhistische Kultur in Asien lese, natürlich ist es auch eine Perspektive, die mir völlig unbekannt ist. Ja, aber die interessiert dich nicht so. Ja, also ja. die hängt nicht so stark mit Dingen zusammen, mit denen ich vertraut bin. So. Mich würde eh mal interessieren, also wie, was für Schalter müssen umgelegt werden, damit man zum Beispiel, keine Ahnung, entweder jetzt das Flüchtlingsproblem negativ betrachtet oder wie jetzt wir zwei eher also sagen, ja, wir müssen den Leuten helfen oder so. Also wie das so gesellschaftlich, sozial, strukturell zusammenhängt, dass du entweder national denkst oder in ja. Größeren ja, ja gesellschaftlich, halt strukturell Sachen. Ist ja da schon die Frage, weil ich meine, die beide Seiten gibt's ja in jeglicher gesellschaftlichen ja, Schicht. Eben. Ja, das ist ja also ist es schon, ich glaube zwar, dass zum Beispiel eine finanzielle Unsicherheit da auch ein Faktor sein kann. Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass Leute, die irgendwie aber Flüchtlingshammer einen. Aber es gibt ja auch genug Leute, die irgendwelche, keine Ahnung, relativ wohlhabend oder relativ finanziell gesicherten, aber sehr konservativen und dann auch nicht nur konservativ, sondern darüber hinausgehen halt nationale und ausländerfeindliche Tendenzen haben. Ja, das wird es ja dadurch nicht erklären. Ja, ich würde ja nämlich zum Beispiel sagen, dass irgendwie, keine Ahnung, die ganzen Faschopolitiker, die irgendwie in der CDU sind und da die Grenzen zu machen, sind ja finanziell gesichert. Die haben ja keine Angst, ja, jetzt richtig. Auf der Straße zu sitzen. Wenn jetzt hier irgendwie der ungebildete Arbeitslose Achim K. oder so Angst hat, dass er irgendwie noch weniger hat, wenn jetzt irgendwie 2 Millionen Leute ins Land kommen, dann kann man das ja irgendwie noch so sozial, strukturell ein bisschen. Ja, aber das ist ja nicht alleine. Also aber das, ja, das ist ja nicht allein, genau, weil die hast ja, also das beide Sachen, also es gibt Assis, sag ich mal, die, oder sozial Schwache, die auf beiden Seiten stehen, so wie Reiche, die auf, das ist irgendwie. Ich könnte mir halt vorstellen, es hat vielleicht wirklich auch viel damit zu tun, wie sicher und gefestigt bist du tatsächlich in deiner Identität und das auch nicht nur so oberflächlich, also nach, okay, du hast halt relativ viel Geld, du bist verheiratet und hast Kinder und so, sondern ja, das wäre aber dann wieder sehr, sehr stark einzelfallbedingt. Ja. Andererseits könnte man ja auch sagen, jemand, der ganz extrem ideologisch davon überzeugt ist, dass er einer überlegenen Rasse angehört, kann ja auch sehr gefestigt sein in seiner Identität. Also einfach ja, ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall habe ich mich mal da irgendwie, also kam mir so, weil, keine Ahnung, was muss in deinem Kopf vorgehen, dass du denkst, ja, keine Ahnung, dass du halt Fascho wirst und denkst sie, also... Das Problem war so ein bisschen, also ich weiß nicht so genau, wie man da drankommen soll. Ja. Außer das auf irgend so eine bescheuerte biochemische Abläufe im Kopf zurückzuführen, was dann auch wieder katastrophale Konsequenzen hat. Aber oder haben könnte. Also, weil dann müsstest du es wahrscheinlich wieder medikamentös, also bekämpfen. Und das ist ja... Ja, das ist auch nicht die Lösung. Ja, richtig. Wir können ja nicht alle unter Drogen setzen. Ja, eben, die nicht deine Meinung entsprechen. Ja, weil das geht ja auch wieder in beide Richtungen. Ja, natürlich, natürlich ist das so, die Leute sollen ja schon ihre Meinung haben, aber halt nicht so eine Scheiße. Also es ist irgendwie natürlich dann auch wieder schwierig zu sagen, weil ich kann den Leuten ja auch nicht vorschreiben, ja nee, du darfst jetzt aber kein Nazi sein. Irgendwie so. Oder nicht gegen Flüchtlinge sein. Ja. Weil das ja auch wieder eine Sache, die ich für wichtig finde, das Grundrecht, meine Meinung zu sagen. Ja, ja eben. Ja, du hast halt dann die Freiheit, mit den Menschen nichts mehr zu tun. Also mit denen dich zumindest auf einer bestimmten Ebene nicht mehr beschäftigen zu müssen. Ja. Weil du musst dich trotzdem natürlich auf einer anderen Ebene wieder damit beschäftigen. Du bist halt nicht mehr mit denen befreundet oder du willst halt mit denen nichts mehr zu tun haben, aber trotzdem sind die ja noch präsent. Also die verschwinden ja nicht einfach aus deinem Leben. Ja, das ist halt das Problem, dass irgendwie ich muss ja gesellschaftlich mit so einer Masse irgendwie interagieren, ohne dass ich die ganze Zeit kotzend durch die Straßen renne. Ja. Also, keine Ahnung, ich kann ja nicht immer mich übergeben, wenn ich die Zeitung aufschlag und lese wieder oder durch Twitter und Facebook scroll und denke, oh mein Gott, ihr seid alle so kackig. Ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Das ist halt Problem auch, ist halt, das ist halt schwierig. Ich glaube, da hilft wirklich nur, sich gezielt in bestimmten Momenten damit auseinanderzusetzen und zu konfrontieren und an vielen anderen Stellen zu sagen, jetzt nicht und keine Kommentare und Artikel. Und ist auch echt... Auch wenn man echt so einen Neugierreiz hat und da schnell drinsteckt. Ja, aber sich einfach zu sagen, nein, und ich lese jetzt ein gutes Buch oder gucke einen Film oder spiele Xbox. Oder, keine Ahnung, ich... Was mich dann auch immer so, also dann versuchst du irgendwie sinnvoll zu argumentieren und bringst auch, also legst einfach Fakten vor, die halt so sind. Und trotzdem kriegst du die Menschen davon nicht irgendwie ab, zu sagen, ja, nee, das ist hier irgendwie, also, keine Ahnung, ein Beispiel irgendwie, ja, die kriegen ja dann hier Willkommensgeld und bla und so viel Kohle und mehr als Hartz IV und so. Und dann sagst du, nee, das kannst du, also legst du es nahe, ne, die bekommen kein Willkommensgeld, die bekommen 170 Euro im Monat und bla und hier und legst alles auf, aber... Der nächste Grund ist dann, aber. Ja, aber und dann wird der nächste Grund angeführt. Deswegen ist die Diskussion mühsam. Und das ist einfach unheimlich anstrengend, obwohl du eigentlich willst, also keine Ahnung, ich will ja den Menschen sagen, ja, betrachte das doch mal von der Seite. Ja. Ja, aber... Und mit ja, aber richtig, kannst du schon... Richtig, du bist in einer mühsamen Diskussion, wo es manchmal wirklich hilfreich sein würde, wenn der andere einfach offen sagen würde, ja, keine Ahnung. Ich hasse die einfach. Ja. Dann würdest du sagen, okay, du bist ein dummes Arschloch, tschüss, mach, ja, genau. Rede nie wieder mit dir. Das habe ich übrigens auch schon gebracht. Aber dann müsstest du nicht mit dem drüber diskutieren und scheinheilige Gründe... Wenn einfach sagen würdest, wenn er gegenüber einfach sagen würde, ja, keine Ahnung, die haben eine andere Hautfarbe und eine andere Religion, die sind einfach... schlechtere Menschen als ich, dann könntest du sagen, okay... Du bist ein Arschloch, ein Arschloch, dumm und selbst einfach ein scheiß Mensch. Ja. Und müsstest aber nicht immer diese vorgeschobenen, haltlosen Argumente bekämpfen. Ja. Das ist nämlich das Anstrengende. Das ist wirklich anstrengend, Und das ist wirklich anstrengend. Also. Weil du machst es ja, tust es ja immer in der Hoffnung, dass dahinter irgendwann der Punkt kommt, wo kein Argument mehr da ist und dann einen Klick macht. Aber darum geht's ja nicht. Denn die Argumente werden ja herangezogen, um die eigene Meinung zu legitimieren. Ja. Kann ich ein sehr gutes Buch zu empfehlen, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Ja. Leider ist es sehr schwer anzuwenden, wenn man emotional wird. Ja, das also ist halt ein Problem, sehr emotionales Thema. So. Ja. Sind wir irgendwie mehr da rein abgeschwiffen, als ich wollte. Tatsächlich, ja. Aber gut, ist ja auch einfach ein aktuelles Thema. Was mich nur irgendwie auch dann so ein bisschen... Wie lange wird es noch ein aktuelles Thema sein und wann wird es so abfallen und dann helfen? Das glaube ich auch mal angesprochen im Podcast. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Weil jetzt gibt es halt ja auch Leute oder viele Leute, die helfen und helfen wollen. Wahrscheinlich genauso viele wie die Leute, die nicht helfen wollen, aber die Dummen schreien halt immer lauter. Ja. Aber was in 2 Jahren oder so? Also, oder keine Ahnung, jetzt wird Winter und so. die Leute leben ja auch nicht nur irgendwie wie Pinguine voneinander kuscheln, weißt du, das ist, ja, und alles muss ja auch organisiert werden und gemacht und also, was, wenn da dieser Medienaufruhr ein bisschen abschwacht und das Ganze so ein bisschen ins Hinter, ja. Oder, ja, Backstage rückt. Ja, das fragt mich halt auch so ein bisschen. Wann und vor allen Dingen, ob das in nächster Zeit passieren wird. Ja. Ich sehe es nicht, aber weil ich einfach nicht sehe, dass die Problematik geringer wird. Die kann ja, weil das gar nicht, einfach, ja, ne, weil da einfach wenig, also, im Gegensatz zum Beispiel zu einer, ja, sagen wir mal, einer Griechenland-Krise, wo irgendwann nochmal was beschlossen wird und dann ist erstmal Ruhe, weil es so einen Schlusspunkt findet und ja, okay, wir gucken mal, was draus wird, sehe ich den Punkt nicht bei einer Flüchtlingswelle. Die, warum soll die abebben? Da müsste sich also, im Land selbst irgendwas ändern. Richtig, und also, keine Ahnung. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr präsent bleiben wird erstmal. Außer irgendwann wird die Reaktion drauf sein, okay, aber dafür müssen die Zustände hier noch bedeuten, noch viel schlimmer werden. Die Leute würden sagen, okay, lohnt sich das noch? Also, weißt du? Ja. Bringt uns das überhaupt noch was, dahin zu gehen, oder werden wir da auch einfach nur verfolgt? Dafür müssten natürlich die Zustände viel, viel schlimmer sein. Viel schlimmer sein noch hier, Gott bewahre, aber wäre eine Möglichkeit, glaube ich, wie das an Schwung verlieren könnte. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, eine außerirdische Lebensform infiltriert uns und zeigt uns zu erkennen und wir denken endlich als Weltenbürger. Ja. Und alle leben wie in Star Trek, friedlich mit Klingonen zusammen und trinken keinen Alkohol mehr. Naja. Ja, nur so aus dem Replikator. Okay. Schmeckt genauso gut. Schmeckt genauso gut, macht aber nicht so dumm. Okay. Ja, um das jetzt nochmal ein bisschen aufzulockern. Ja. Okay. Schön. Das war eine sehr tiefgründige... Keine Ahnung. Ich kann noch Strecken so. Du kannst gerne noch irgendwie... Also es war nur irgendwie ein sehr... das Thema ist halt sehr aktuell und deswegen haben wir uns jetzt mal gerade ein bisschen damit beschäftigt. Ist noch was Positives passiert in der Woche? Ja, das wäre halt das nächste Thema... Ist aber jetzt zeitlich nicht so krass an diese Woche gebunden, wäre jetzt auch wieder eher so ein bisschen nachdenklich. Aber ach so. Ja, das halten wir uns dann vielleicht besser vor. Halten wir uns das vor, okay. Ja, positiv. Das dauert schon zu lange. Nee. Ich gucke nur jetzt gerade, was mir so rausnimmt. Ich erlebe immer so viel Positives. Ist aber auch einfach so schön. So schön, voll schön. Ja, du lebst in deiner bunten Hello Kitty-Welt. Positiv. Ich habe einen sehr guten Film geguckt. Der ist eigentlich war auch wieder so ein bisschen nachdenklich, aber trotzdem. Und zwar Star Wars am Sonntag. Star Wars macht einen sehr nachdenklich. Ja. Und Chasing Amy habe ich geschaut von Kevin Smith. Okay. Gibt's für alle Interessierten sowohl bei Netflix als auch bei Amazon zu schauen. Der Titel sagt mir was, habe ich aber noch nicht gesehen. Mit super Schauspieler Ben Affleck. Tatsächlich spielt Ben Affleck die Hauptrolle. Und es geht um... es spielt alles im Comic. Es sind alles Comic-Autoren oder Zeichner, die Hauptfiguren, aber das hat eigentlich nur das Setting. Das ist jetzt nicht so zentral. Und ich will da jetzt auch nicht so viel von spoilern, aber Ben Affleck, der Charakter, verliebt sich halt eben in eine Frau. Amy. Nee, nicht in Amy tatsächlich, aber und die ist, also man denkt dann erst, die ist lesbisch. Dann kommen die irgendwann doch zusammen. So viel als Spoiler, aber das ist, glaube ich, in der ersten halben Stunde oder so. Okay, also das hört sich jetzt auch so ein bisschen an. Es gab auch damals sehr, sehr viel Kritik natürlich. Das heißt also, eine lesbische Frau muss nur einfach den richtigen Typen finden und dann wird sie schon wieder. Ja, toll. Ja, aber ja. Der Film ist tatsächlich nicht so doof. Sondern ist eigentlich sehr klug, weil der dann danach auch sehr viel auch mit dem Thema zu tun hat, inwiefern Sexualität Probleme in der Beziehung schaffen kann, vor allen Dingen, wenn deine eigenen Grenzen anders gesteckt sind als die beim Partner. und das für dich mehr ein Problem darstellt als für den Partner. Nicht in der Hinsicht, dass du irgendwie zu was gezwungen wirst, sondern dass du dich dadurch unsicher fühlst. Ja, okay. Das mal ohne jetzt viel zu spoilern, weil dann wird's, sonst muss ich, glaube ich, den ganzen Film spoilern, dann wird's. Aber das ist ein großes Thema und das wird sehr intelligent behandelt. Also der Film ist nicht wahnsinnig gut gedreht. Kevin Smith ist jetzt kein Irrsinnsregisseur, filmisch gesehen. Die Dialoge sind aber sehr, sehr gut. Also die sind wirklich sehr gut geschrieben. Es ist auch trotzdem ein unterhaltsamer und lustiger Film. Ja, aber spielt halt viel damit auch, überhaupt mit zwischenmenschlichen Beziehungen natürlich. Und ja, ist also der beste Kumpel von ihm, mit dem er zusammen einen Comic macht, ist halt auch noch involviert. Ja, okay. weil die Beziehung natürlich auch irgendwie dann da mit rein konfrontiert wird, also zwischen den beiden besten Freunden und so. Ja, okay. Und letzten Endes, ja, ist da ganz viel drin, was einfach mit sehr cleveren humorvollen Dialogen behandelt wird. Und deswegen kann ich den Film jedem ans Herz legen, der was für gute Dialoge übrig hat. Und ja, sehr spannend und interessant und ja, macht ein bisschen nachdenklich halt in die Richtung einfach. Gut, wird ja jetzt auch Herbst und dann kann man... Ja, da ist jetzt auch kein Film, nachdem du dich jetzt irgendwie am Dachboden aufhängen willst. Okay. Aber du denkst halt über so ein paar Sachen so ein bisschen nach. Ist, ja. Ist ja, jetzt schwer, das ja. auf den Punkt zu bringen, ohne da groß viel zu spoilern. Ja, nee, ist okay. Ich glaube, ja. man kann sich so ein bisschen... Den kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Der ist sehr gut. Ist dann die Hausaufgabe bis nächste Woche. Genau, nächste Woche. Und dann müssen uns alle noch einen Soundfile einsprechen und ihre Meinung zum Film kundtun. Ja. Gut. Genau, ja, dann hätte ich das auch noch erzählt. So. Nächste Woche gibt es bestimmt viel zu erzählen, weil wir werden ja hoffentlich, also sofern es zeitlich passt, am Donnerstag wieder aufnehmen. Ja. Und da ist auch gleichzeitig mein erster Arbeitstag im Herbst. Ah, okay. Mhm. Muss man mal schauen, ob ich hoffentlich rechtzeitig wieder da bin. Im Herbst gibt es keine Uhrzeiten und Tage. Es gibt nur Aufgabe. Arbeit. Ja. Dann hoffen wir alle das Beste und sehen uns. Ja, super. Ja, also ich freue mich sehr. Im Optimalfall am nächsten Donnerstag V2 und ihr hört uns dann ein paar Tage später. Ein paar Tage später, genau. Wunderbar. Wunderbar. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.